Ja, danke. Ich freue mich über den Applaus. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. War verarscht. Ich weiß ja, dass das für ein Steffen war. Menschenskinder. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind und räume den Musikern mal eben das Mischpult ab, während ihr gucken könnt, ob ihr einen Zettel habt. So ein Zettel. Wer keinen Zettel hat, einfach den Arm hochheben und der André ist so nett und kommt vorbei und bringt euch noch einen vorbei. Für die Leute, die schreiben wollen oder können, die dürfen das gerne machen. Und ihr könnt einfach dabei weiter zuhören, weil ich fange nämlich einfach ganz schnell an. Best Sex Ever haben wir diese Serie genannt, den besten Sex, den du haben kannst. Das Wort Sex an sich hat ja schon eine relativ große, sagen wir mal, Anziehungskraft. Ja, Man kann einfach irgendwo hingehen und egal wo man ist und man hört irgendwie dieses Wort Sex und auf einmal so, alle Leute hören zu, das Wort allein lässt uns irgendwie aufhorchen und jeder reagiert in irgendeiner Weise darauf. Ja? Heute habe ich ja die SMS rumgeschickt hier, hey, hast du Bock auf richtig geilen Sex, dann komm zu Follow Me und so. Ne? Und irgendjemand meinte, hey, kannst du nicht da mit der SMS, die hätte ich ein bisschen entschärft. Ne? Andere Leute sind extra deswegen gekommen und ihr seid gespannt, was noch passieren wird, ich auch. Und gleichzeitig, ja, dieses Wort Sex hat eine große Kraft und gleichzeitig auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich keine andere Sache dieser Welt, die uns so wahnsinnig verwirrt, die uns Menschen irgendwie anspricht und verwirrt. Wir leben in unserer Kultur und unsere Kultur ist total versunken in diesem Thema. Überall, wo wir hinschauen, da sehen wir Bilder oder Geschichten, die etwas mit Sex zu tun haben. Und es ist fast schon egal, was du bei Google eingibst, du kommst immer auf irgendeine Webseite, die irgendwas mit Sex zu tun hat. Ja? Und wenn du bei StudiVZ reingehst, ja, die Leute mit den wenigsten Anziehsachen haben die meisten Freunde und sowas alles. Ja? Und die Bilder, wo am meisten vom Körper zu sehen ist, das ist auch irgendwie, das sind die meist angeschauten Bilder. Und meine Herausforderung an uns alle in den nächsten Wochen ist, dass wir hier hinkommen und dass wir lernen, dass wir uns angucken, dass du dich darauf einlässt, was hat Gott denn zu diesem Thema zu sagen und dass du darüber nachdenkst. Und ich habe echt total gute Nachrichten für dich. Wir haben diese Serie Best Sex Ever genannt, weil wir glauben, dass Gott möchte, dass wir den besten Sex haben, den das Leben so hergibt. Gott hat Sex geschaffen und es war seine Idee, dass wir so sind, wie wir sind. Und jetzt nehme ich was vorweg und einige von euch werden jetzt total enttäuscht sein. Und ich sage es trotzdem, ja, Gott hat das gemacht, aber Gott hat Sex gemacht, dass Leute, die verheiratet sind, das genießen können. Also Gott hat Sex für die Ehe gemacht. Und für einige von euch, die werden jetzt sagen, boah, ich wusste es doch. Da kommt man einmal zur Kirche und genau sagt der Typ genau das, was ich mir gedacht habe. Wir werden uns in den nächsten Wochen darüber unterhalten, warum Gott das wohl so gemacht hat und wie ihr den besten Sex haben könnt oder wir gemeinsam. Ja, etwas erschreckend, diese Vorstellung, aber ja, so ist es halt. Ne? Und ich weiß, andere Leute sind anderer Meinung. Wir haben ja hier diese Umfragezettel mal rumgegeben und da war am Ende, da konnte man das ankreuzen. Einige Leute sind anderer Meinung und wenn du hier bist und eine andere Meinung hast, super. Ja, ich freue mich total darüber, dass du trotzdem gekommen bist, um zu gucken, was hat Gott gesagt und wie kann ich das in meinem Leben umsetzen oder was. Ich will mal einfach mal gucken. Also wenn du noch nicht so eine Umfrage ausgefüllt hast, dann tu das bitte noch. Die gehört da hinten in diese roten Postkasten rein. Und wenn wir das jetzt zu Ende denken, ja, einige Leute sagen, nee, das stimmt nicht. Die anderen sagen, doch, doch, Gott hat recht. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ja, entweder auf der einen Seite Gott hat recht oder auf der anderen Seite wir haben recht, ja, oder ihr habt recht. Entweder stimmt es, dass Gott einige Grenzen und Regeln für Sex aufgestellt hat, oder es stimmt nicht. Und wir können mit jedem Menschen jederzeit, solange wir wollen, Sex haben, quasi bis der Arzt kommt. Und einer von uns ist nicht richtig. Ja. Entweder Gott hat nicht recht oder wir haben nicht recht. Und ich möchte, dass ihr noch was wisst. Ja. Wir werden in den nächsten Wochen von hier vorne ein paar Leute hören, und mir ist wichtig, euch was zu sagen, dass die Leute, die hier vorne stehen, ihr könnt sicher sein, dass ihr uns wichtig seid. Dass wir gerne möchten, dass ihr euer bestes Leben lebt. Und einige von euch, die wissen das. Ja, wir haben uns schon ein bisschen kennengelernt, wir waren zusammen im Urlaub gewesen, wie auch immer. Ihr seid mir wichtig. Ich möchte gerne, dass ihr ein cooles Leben habt. Und Und warum sage ich das? Weil es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem, was ihr so hört in dieser Welt, von euren Freunden, von dem, was alle anderen so sagen und von dem, was ihr hier hören werdet. Ja, also die Medien sind auf der einen Seite und dann ist auf der anderen Seite Gott. Und der Unterschied ist, wenn du einfach rausgehst und dir eine Zeitung kaufst, du bist denen total egal. Die kennen dich noch nicht mal. Du kaufst dir eine Zeitung und die wissen nicht, dass du diese Zeitung gekauft hast. Und die interessieren sich nicht für euch. Und die Leute, die hier vorne stehen werden, die haben ein Herz für euch. Die wollen, dass ihr weiterkommt im Leben. Die haben euch lieb und die möchten gerne, die brauchen gar nicht euer Geld. Ja. Wenn die Leute, ich habe mir letztens mal so ein paar Bravo-Zeitungen gekauft, um mal zu gucken, was da so drin steht. Die letzte hatte ich gelesen vor irgendwie 15 Jahren, als ich selber in der Schule war. Und hat sich nicht viel geändert übrigens. Also steht immer noch irgendwie das Gleiche drin. Wenn die sagen würden, was wir von hier vorne behaupten würden, dann könnten die ihren Laden komplett dicht machen. Dann würde die keine einzige Zeitung mehr verkaufen. Weil das, was ihr hier hören werdet, das ist unpopulär, das ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen anspruchsvoller, als einfach immer nur das zu tun, was da irgendwie in der Bravo drin steht, weil im Grunde genommen steht da nämlich immer nur drin, wenn ihr mal ganz genau hinguckt, ja, dann sagen die immer das Gleiche. Dann steht da nämlich, tu, was du willst, solange du denkst, es fühlt sich gut an. Und das Verrückte ist, ich weiß auch nicht, warum die Bravo-Zeitung das noch nicht verstanden hat, weil das hat jeder von uns schon verstanden. Das Verrückte ist, dass die Dinge, die sich im Leben gut anfühlen, oftmals die Dinge sind, die uns am meisten zerstören. Vielleicht sollten wir mal alle einen Brief dahin schreiben und den Leuten das versuchen zu erklären. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr das wisst, ja, dass wir hier vorne stehen und dass wir einfach uns darum sorgen, dass ihr einfach ein cooles Leben habt. Ja. Und dann gibt es auch noch ein paar Sachen, wo man das sehen kann. Ja, zum Beispiel, wenn man Filme guckt oder Filmvorschau. Ja. Du schaust dir eine Vorschau an im Kino und Jungs. Hey, wenn es einen Film gibt, der irgendwie so mehr so Richtung Jungs so, die zielorientiert ist einfach, ja, dann zeigt man in der Filmvorschau ganz oft die Mädels, die am wenigsten anhaben, wo die Brüste quasi schon aus dem Ausschnitt fallen und auch sonst irgendwie nicht viel Klamotten in dem Film mitspielen. Wisst ihr, warum das ist? Weil die Filmfirma weiß, wenn wir diese 30 Sekunden sehen, dann denken wir, wow, den Film muss ich auf jeden Fall gesehen haben. Oder Mädels, ja, Filme für euch, die zeigen dann in der Vorschau die romantischsten Szenen und euer Herz glaubt, dass es nicht überleben wird, wenn ihr den Film nicht anschaut. Ja, die wissen ganz genau, was wir sehen wollen und deswegen packen sie das da rein. Ja, die verarschen uns. Und wisst ihr, was das Problem ist? Einfach, denen geht es halt einfach nicht um uns, denen geht es um unsere Kohle. Und außerdem würden wir uns gerne mit euch unterhalten. Am Ende werde ich ein bisschen was von meiner Geschichte erzählen. Und ich möchte mich gerne mit euch unterhalten. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich im Augenblick der einzige Mensch in diesem Raum bin, der ein Mikrofon hat. Und das ist dann ganz schön blöd. Aber wir möchten uns gerne unterhalten mit euch über diese grünen Zettel. Wenn du meinst, du hast was zu sagen, wenn du eine Geschichte hast, dann schreib sie uns auf. Wenn du eine Frage hast, schreib sie auf die grünen Zettel, tu den grünen Zettel da hinten rein. Wenn dir das zu peinlich ist, dann tu es vorher noch im Briefumschlag und tu das in den Postkasten da hinten. Wir schauen uns die hinterher an und dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Wenn Fragen sind, beantworten wir die nächste Woche. Und ich weiß jetzt schon, dass wenn ihr hören werdet, was ich hier so zu sagen habe oder wir hier zu sagen haben, dann es gibt total viele Reaktionen und die werden super unterschiedlich sein. Einige von euch, die werden total arrogant reagieren. Ja, du denkst dir dann wahrscheinlich, boah, was hat der Typ denn da vorne zu sagen? Ja, ich weiß eh schon alles über Sex, habe ich schon oft gemacht, ist gar nicht so schlimm. Und außerdem, wenn der sagt, dass Sex für die Ehe ist und selber nicht verheiratet ist, wovon redet der dann überhaupt? Dann hat der ja selber gar keine Ahnung. Von dem kann ich eh nichts lernen. Werden vielleicht einige Leute sagen. Andere sagen vielleicht, oh Mann, ey, der ist Pastor, der weiß sowieso nichts davon. Wahrscheinlich darf der eh nur Sex in der Missionarsstellung haben. Ja, keine Ahnung, wer das denkt. Ja, es geht hier nicht um irgendwelche technischen Dinge. Ja, also ich habe schon mit vielen Leuten geredet, die total verwirrt sind. Und einige von euch, ihr seid gerade dabei, euer Leben auf total falschen Informationen aufzubauen. Zum Beispiel, oder auf total unterschiedlichen Informationen aufzubauen. Zum Beispiel in der Schule. Ja, die Infos, die ihr in der Schule bekommt, das ist irgendwie so. Ja, die Lehrer sagen, naja, hier ist ein Kondom, hier ist eine Banane. Ich zeige euch jetzt, wie man das Kondom überzieht, dann hast du sicheren Sex. Prima, denkt man sich. Ja, dann ist ja alles geritzt. Oder zweitens, du redest mit Freunden und liest in der Zeitung und alle Leute sagen, hey, Sex ist überhaupt nichts, keine große Sache, alle tun es. Dann kommst du in die Kirche und die sagen, hey, Gott hat Sex gemacht und es ist wunderbar, aber erst, wenn ihr verheiratet seid. Oder wenn du in einer anderen Kirche bist, ich bin in einer Gemeinde groß geworden, wo man nicht so Sachen sagen durfte, ja, da sagt man dann lieber, oh, psch, darüber reden wir hier nicht, das ist was Dreckiges und ganz schmutzig, weg. Ja, darüber reden wir nicht. Oder mit deinen Eltern, ja. Einige Leute von euch haben angekreuzt, ihr könnt mit euren Eltern wunderbar darüber reden. Andere Leute können mit ihren Eltern nicht so prima über das Thema Sex reden. Ne? Und es gibt total viele Botschaften, wo du hingehst, jeder sagt irgendwas anderes und das Ergebnis ist, dass wir total verwirrt sind und manche sind nicht nur verwirrt, sondern auch einsam. Ich weiß gar nicht, ob wir diesen Film noch haben, den wir eigentlich zeigen wollten und der irgendwie gar nicht gekommen ist, weil ich so schnell auf der Bühne war, glaube ich. Ich zeige den noch mal eben. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, babe. It's just not enough. Oh, oh, babe. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. Ich finde das so interessant, weil dieser Film zeigt irgendwie, dass also Tiere können Sex haben. Ja, das ist jetzt für euch wahrscheinlich keine Überraschung. Das war übrigens auch schon die zensierte Version von diesem Film. Aber hier ist der Punkt. Du musst nicht intelligent sein, um Sex haben zu können. Jedes noch so dumme Tier schafft's. Ja, also man muss wirklich nicht intelligent sein, damit es irgendwie funktioniert. Ich habe ja in den USA gewohnt, bei einer Gastfamilie, und die hatten so einen kleinen Hund. Ja, so, der war super winzig klein, so groß und so lang vielleicht. Ne, das war auch so ein länglicher, so ein Ziehharmonika-Hund, weißt du, wo der kommt erst die Vorderfüße rein und 2 Minuten später kommt dann das Hinterteil durch die Tür gelatscht. Wie bei Toy Story, weißt du, dieser Hund mit der Spirale in der Mitte, ja, der so. Ja, und dieser Hund, ja, dem musste keiner erklären, wie Sex funktioniert. Ja, keiner von meiner Familie ist irgendwie mit dem Flipchart in den Garten gegangen oder Banane und Kondom oder was weiß ich und hat dem Hund dann aufgemalt, wie das funktioniert oder so. Der Hund, der ist da ganz alleine drauf gekommen. Ja, der hat sogar mit dem Teddybär von meiner kleinen Gastschwester Sex gehabt. Ja, und manchmal ist er auch einfach auf den Hasen draufgesprungen. Der hat das einfach nicht so richtig verstanden. Und einige von euch hier, die würden sagen, oh, das wird mir reichen. Also jetzt nicht Sex mit dem Teddybär oder mit dem Hasen oder sowas, ja, sondern euch würde es reichen, wenn ihr auf diesem Tierlevel, ja, auf diesem Tierlevel stehen bleibt. Alter, wo ist denn das Problem? Wir sind jung, lass uns doch den Spaß haben. Die Hormone sind am Klingeln, wir wollen poppen ohne Ende und lass uns doch, ja. Das ist dieses Tierlevel, ja. Und Leute, Gott hat euch so viel mehr gegeben als diese Ebene, so viel mehr Potenzial. Und meine Herausforderung ist, dass ihr nicht auf diesem Tierlevel stehen bleibt, ja, oder dieser Lüge glaubt, dass Sex die attraktivste Freizeitgestaltung ist, die man so haben kann, oder die harmloseste. Und heute, weil wenn ihr das nicht macht, ja, wenn ihr einfach nur, sagen wir mal, rumpoppt wie die Tiere oder rammelt wie die Hasen oder wie auch immer man das ausdrücken soll, ihr werdet am Ende etwas verwirrt sein von euren Gefühlen, ihr werdet überwältigt sein von den Konsequenzen und den Versuchungen. Und ich gebe euch heute einen kleinen Überblick über das, was so kommen wird. Und ich habe ein Buch gelesen letztens, das hat ein Typ geschrieben, der ist so 22 Jahre alt und es ging so um die Teenagerzeit. Ja, und dieser Typ, Nikolaus Schnabel heißt der, ist ja auch egal, der hat geschrieben, sinngemäß, die Botschaft, die in den Medien ist und die Welt so rüberbringt, ist nicht realistisch. Sie hat mit meinem Leben nichts zu tun. Da ist dieser Typ, der ist 22 Jahre alt, der hat vielleicht noch nie einen Gottesdienst besucht oder sowas. Und der sagt, hey, der hat erkannt, dass das, was in den Medien gesagt wird, dass das nichts mit dem richtigen Leben zu tun hat. Und, Und ich möchte euch gerne ein paar Dinge sagen heute, die einfach total wichtig sind. Also so ein paar Hilfen, Hoffnung. Man muss nicht in einer Welt voller Verwirrung leben. Gott will das nicht, weil er möchte gerne, dass wir die Wahrheit kennen. Ja, er hat gesagt, hey, ich bin die Wahrheit und ich möchte gerne, dass ihr die Wahrheit kennt. Und deswegen ist das so, dass ich euch jetzt einfach ein paar Dinge weitersage. Da steht ein Bibelvers oben bei euch drauf. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das hat Jesus gesagt. Und heute geht es um das, was ihr so von allen anderen zum Thema Sex hört und was ihr vielleicht auch nicht hört. Und meine Herausforderung ist, hey, kommt für die nächsten 6 Wochen, gut, mit den Herbstferien, dazwischen sind es vielleicht sogar 8 Wochen, hört zu, denkt nach, betet ein bisschen und findet selber heraus, was die Wahrheit ist. Weil die Wahrheit, die wird euch garantieren, dass ihr den besten Sex haben wird. Was alle anderen zum Thema Sex sagen. Was alle anderen zum Thema Sex sagen. Erstens, Sex ist keine große Sache. Das ist ein bisschen so, wie wenn irgendwo ein Krieg ist. Also, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht, ja, dann, oder irgendwas, eine Hungersnot oder irgendeine Überschwemmung oder sowas, dann ist man total geschockt. Ja, man fragt sich selber, ob das alles okay ist, wie kann das sein? Man geht auf die Straße, um zu demonstrieren und die Nachrichten zeigen nichts anderes mehr. Auf jedem Sender wird darüber berichtet. Zum Beispiel, als vor ein paar Jahren der Irakkrieg angefangen hat. Es gab keine anderen Sachen mehr in den Nachrichten. Überall kam das. Heute ist gar nicht mehr viel in den Nachrichten und Überraschung, der Krieg ist immer noch nicht zu Ende. Die Leute kämpfen immer noch, es sterben immer noch Menschen ohne Ende. Und das Problem ist einfach, dass in den Nachrichten einfach zu viel kam. Ja, wir wurden einfach übersättigt. Am Anfang war es total viel, dann wurde es immer weniger. Jetzt ist es nur noch so eine Randerscheinung. Und wenn mal irgendwo wieder eine Autobombe erwähnt, dann lesen wir das ganz unten rechts auf der zweiten Seite in der Zeitung und denken uns auch schon wieder 30 Leute gestorben. Und ich glaube, mit dem Sex, da ist das irgendwie so ähnlich. Ja? Wir sind davon überschüttet. Ja? Wir sind umgeben in unserem Leben davon. Und es ist irgendwie, jeder redet darüber, jeder glaubt alles zu wissen und jeder sagt, es ist keine große Sache. Und deswegen ist es auch keine große Sache mehr, weil ständig da ist und weil wir eigentlich gar nicht mehr so richtig davon wegkommen können. Aber eigentlich ist das eine große Sache. Oder vielleicht wie so ein Weihnachtsgeschenk, ja, du packst es aus und du freust dich riesig und deine Eltern haben lange gespart dafür und nach 2 Tagen liegt es irgendwo in der Ecke. Ja. Es ist immer noch genauso teuer, es ist immer noch genauso großartig und dieses Geschenk hast du dir immer gewünscht. Es ist eine große Sache, Sex ist wichtig und wertvoll und man sollte sich die richtigen Informationen holen, bevor man irgendwelche Entscheidungen trifft und sagt, hey, es ist ganz easy, keine große Sache. Der nächste Punkt ist, zweitens, Sex ist eine rein körperliche Angelegenheit. Vielleicht hast du das auch schon mal irgendwie gehört, aber zu Sex, da gehört viel, viel mehr als das Körperliche. Ja, für einige Leute ist Sex irgendwie so wie Golf spielen. Ja, man holt den Schläger raus, legt sich ein paar Bälle zurecht, dann brauchst du ein paar Versuche, bis du am Loch bist, dann lochst du ein und dann gehst du wieder nach Hause, packst alles zusammen oder du spielst das nächste Loch. Ja, und dann alles ist gut oder alles ist schlecht, wie auch immer. Das ist eine der größten Lügen, die du glauben kannst. Sex ist nicht nur körperlich. Übrigens, mal zur Definition, ja, also in dem Fall geht es auch darum, dass alle Dinge, die auf den Sex hinarbeiten, also ein Kuss zum Beispiel, ist nicht nur was Körperliches. Es hat was mit deinem Herzen zu tun, mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken. Ja. Und vielleicht glaubst du mir das nicht, aber ich wette, dass 80% der Leute hier drin das schon erlebt haben. Ihr seid ein lebender Beweis dafür, dass Sex oder alles, was darauf hinführt, dass das nicht nur körperlich ist. Weil ihr könnt euch genau an das erste Mal erinnern, zum Beispiel als ihr Händchen gehalten habt oder als ihr jemanden geküsst habt. Einige von euch, ihr habt auf den Zettel geschrieben, ihr seid sexuell schon mal zu weit gegangen, was auch immer das für euch bedeutet. Und das ist etwas, was ihr nicht mehr aus eurem Kopf herauskriegt. Oder Jungs, wir können uns daran erinnern, wann wir das erste Mal irgendwo ein nacktes Mädel gesehen haben oder teilweise nackt oder wie auch immer, egal ob echt, in der Zeitung, im Internet oder sonst irgendwas. Wir wissen von unseren eigenen Erfahrungen, dass Sex im Grunde genommen nicht rein körperlich ist, aber wir reden uns ein, dass es so ist, weil es sonst viel zu weh tut. Weil wenn es nicht rein körperlich wäre, dann dann würden wir nicht solche Erinnerungen mit uns rumschleppen. Dann müssen wir nicht solche Dinge im Kopf haben, sondern es wäre vielleicht eine ganz normale Sache, wie vielleicht gemeinsam Mittagessen. Oder vielleicht würden wir uns zur Begrüßung nicht die Hände schütteln, sondern wir würden einfach mal miteinander Sex haben zur Begrüßung. Ja, müssen so Schnellsex oder sowas, ja. Rein, rauf, runter, raus, fertig, ja. Dann können wir hier gleich bei Follow Me einfach die Klamotten vom Leib reißen und irgendwie los geht's, ja. Du sagst dann vielleicht zum Freund oder zu einer Freundin, hey, gehst du noch eine Cola trinken? Und die sagt dann, ja klar, aber erst habe ich noch eine Runde Sex da hinten in der Ecke, ja. Aber bring mir schon mal eine Cola mit. Das würde passieren, wenn Sex eine rein körperliche Angelegenheit wäre. Und ich habe so oft mit Leuten geredet, die mal geglaubt haben, dass es rein körperlich ist. Und die Erinnerung haben von Situationen, die sie als Teenager erlebt haben, wo sie zu weit gegangen sind, die in ihren Köpfen gespeichert sind und die lassen sie einfach nicht los. Und das sind erwachsene Leute. Und es sind 20 Jahre vergangen und die Sachen sind immer noch im Gehirn gespeichert. Ich sage jetzt was für einige Leute wahnsinnig kompliziert sein wird. Aber versuch das mal. Versuch mal kurz, für eine kurze Zeit, langfristig zu denken. Also Mädels, ihr habt garantiert schon mal an eure Hochzeit gedacht, ja, wie das Kleid aussieht, wie der Kuchen aussieht und mit Marzipan und sowas. Und ihr wollt dann Sex haben mit eurem Partner und da will doch keiner die Dinge nochmal neu erleben, die man vor Jahren mit seiner Teenagerliebe irgendwie erlebt hat, wo man eigentlich gar nicht wollte. Da möchte keiner irgendwie, ich nenne das gerne so diese sexuellen Geister, ja, also die Dinge, die mich jagen in meinem Kopf, die in meinen Gedanken rumspuken, die möchte doch keiner erleben. Und mal eine Frage, ja, glaubt ihr nicht, dass 10 Jahre warten, dass es das wert ist, für 60 Jahre hinterher ohne diese Sexgeister zu leben? Einige von euch glauben, euer wichtigstes Sexualorgan, das liegt unterhalb der Gürtellinie, ja, aber das ist nicht richtig. Das ist euer Gehirn. Jungs, euer Schniedel, Schniedel finde ich persönlich viel schöner, das Wort für Penis als Schniedel. Ja. Wer von euch hat Latein? Wer weiß, was Penis heißt? Ist überhaupt nichts Versautes. Raffi? Nee, das heißt in der Hand von. Ja, Penis heißt in der Hand von. Ja. Keine Ahnung, ob das irgendwas miteinander zu tun hat, ja, aber das, also keine Ahnung, das ist einfach hier, das also, egal, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Also, Schniedel finde ich persönlich schöner, das ist ein bisschen niedlicher und weiß ich nicht, also keine Ahnung, wie auch immer, ne? Also ihr wisst ja, was gemeint ist. Und es geht um unser Gehirn, ja, unser Gehirn ist das größte Sexualorgan. Jungs, euer Schniedel wird sich nie daran erinnern können, wo er mal alles drin gesteckt hat. Euer Gehirn wird sich daran erinnern. Oder Mädels, euer Körper erinnert sich nicht daran, von wem er alles angefasst worden ist. Aber euer Gehirn speichert das. Und es gibt viele Menschen, die das nicht glauben. Und die werden dann daran denken, wenn sie verheiratet sind und wenn sie versuchen, eine richtig gute Sexbeziehung mit ihrem Partner zu haben und es nicht hinkriegen, weil sie vorher die falschen Entscheidungen getroffen haben. Sex ist mehr als nur körperlich. Der dritte Punkt ist, Gott hat etwas gegen Sex. Das sagen ganz, ganz viele Leute. Gott hat etwas gegen Sex. Irgendwas, ich weiß auch nicht so genau was. Gott hat etwas gegen Sex. Steht auch irgendwann, jawohl, da auf der Leinwand, super. Das ist eine Aussage, die nicht wahr ist. Ja, Sex war Gottes Idee. Als er Adam und Eva gemacht hat, hat er gesagt, habt Sex. Ja, macht miteinander rum. Ja, vermehrt euch. Ich brauche euch, dass ihr Sex habt. Ja, ich habe euch extra Körperteile gegeben, die ineinander passen. Das ist kein Versehen. Und Adam und Eva sind nicht auch nicht eines Tages aus Versehen darauf gekommen, was Sex ist. Ja, so, weißt du, Paradies-Olympiade oder sowas. Ja, 1000-Meter-Lauf, ne, die laufen los, natürlich nackt und der eine stolpert und fällt irgendwie ungünstig in den anderen rein. Die Körperteile verhaken sich, beide sagen, oh, das war aber schön. Ja, komm, wir nennen das jetzt mal Sex und machen das öfter. Ja, Gott hat das gemacht. Und einige von euch, die glauben das vielleicht gar nicht. Vielleicht denkt ihr, das ist alles einfach so entstanden. Ja? Wir Menschen, wir folgen einfach nur unseren Trieben und der Wunsch nach Fortpflanzung, der zwingt uns dazu, miteinander Sex zu haben. Wenn du das glaubst, ja, dann solltest du nochmal genau hinschauen, wie wir Menschen funktionieren und was beim Sex alles passiert. Dass zum Beispiel sich der ganze Körper darauf einstellt, sich mit seinem Partner ins Bett zu gehen. Oder zum Beispiel, es gibt ein Körperteil am weiblichen Körper, das ist die Klitoris, die hat eine Funktion. Nämlich, die hat nur die Funktion, dass es sich beim Sex richtig gut anfühlt für die Mädels. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel einfach nur der Fortpflanzungstrieb derjenige wäre, der in uns sagt, kommt, hab Sex miteinander, dann bräuchte man diese Funktion gar nicht. Und die Evolution hätte dieses Teil schon längst abschalten können. Sex ist im Grunde genommen der Beweis dafür, dass es einen Gott gibt, dass er uns gemacht hat, dass wir Spaß haben können. Und er hat Sex gemacht, weil es gut ist, damit wir das Leben genießen können und damit wir mit dem Partner, den wir geheiratet haben, so eng miteinander verbunden sind wie mit keinem anderen Menschen auf dieser Erde. Und dann werden wir Gott Ehre bringen. Und wenn du verheiratet bist, dann ist Sex nicht nur ein Austausch von Körperflüssigkeiten, sondern Anbetung. Jemand hat mal gesagt, Sex ist ein Zwei-Personen-Lobpreis-Gottesdienst. Wir haben Spaß, genießen unseren Körper und Gott freut sich darüber. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Ja, also Gott hat absolut nichts gegen Sex, sonst hätte er sich noch was anderes überlegen können. Viertens, was alle Leute immer sagen, ja, alle haben Sex. Ja, das sagen immer alle, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Wenn ihr mal diese Umfragen hier lest, ja, da sind die allerwenigsten, die sagen, wir haben sexuelle Erfahrungen gemacht oder wir haben schon mal mit einer Person des anderen Geschlechts geschlafen. Ja, das ist nicht wahr. Also im Gegenteil. Es ist wieder viel mehr in, länger zu warten oder zu warten, bis man verheiratet ist. Es gibt einen Trend zu Treue. Und es gibt mehr Menschen, die keinen Sex haben, als Menschen, die Sex haben. Und wenn du denkst, du wärst der Einzige, der keinen Sex hat, falsch. Ja, wir sind eine ganze Menge Leute, die das nicht haben. Fünftens. Es ist nicht möglich zu warten. Einige sagen dann jetzt, wenn sie das so hören, was soll ich denn jetzt machen? Ja, wie um alles in der Welt soll ich schaffen, bis zur Ehe zu warten? Ja, soll ich mich selber befriedigen wie ein Bekloppter? Gibt es irgendwas anderes, was ich tun kann? Was genau ist überhaupt Sex? Ja, kann ich alles machen, außer reinstecken? Einige Leute sagen, sie hätten noch nie Sex gehabt, aber haben zum Beispiel Oralsex gehabt. Ja, ist das auch Sex? Also erstmal möchte ich sagen, ja, es ist möglich. Es ist möglich, ja. Also du brauchst Sex nicht, um zu überleben. Ja. Es ist noch niemand gestorben, weil er keinen Sex hatte. Und du siehst auch keine Leute am Straßenrand irgendwie an der Seite liegen und sagen, oh, ich will am Sterben, ey, schlaf mit mir. Ja, ich brauche Sex unbedingt, sonst sterbe ich. Ja, du brauchst Sauerstoff, Luft und Nahrung. Und wir werden dir in den nächsten Wochen einige Schritte aufzeigen, die dir dabei helfen können, zu warten. Wir zeigen dir, wie du Entscheidungen treffen kannst, die dir helfen, den besten Sex zu haben, den du haben kannst. Und das wird nicht einfach. Ja, das ist absolut keine einfache Aufgabe, ich weiß das selber, aber es ist möglich. Und ich will noch ein paar Sachen sagen, die mir auch noch wichtig sind, nämlich das, was die Leute, die das sagen, was die einem nämlich immer verschweigen. Was dir niemand, Klammer auf, oder nur wenige Leute, Klammer zu, über Sex verrät. Erstens. Deine Entscheidungen zum Thema Sex werden für immer in deinem Kopf bleiben. Werden für immer in deinem Kopf bleiben. Es ist etwas schwierig, euch das zu beweisen. Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ihr wisst das wahrscheinlich selber ein bisschen und ihr werdet das gemerkt haben. Einige Leute merken das leider erst zu spät, dass man Erinnerungen nicht ausschalten kann. Andere von euch, ihr seid gerade so verliebt, ja, dass ihr sagt, boah, super, ja, genau das will ich. Ich will für immer mit diesem Kerl oder mit diesem Mädel zusammen sein. Ich will für immer Erinnerungen an diese Person haben, weil wir wollen ja heiraten. Weißt du, dass weniger als 2% aller Beziehungen, die in der Schulzeit anfangen, also bevor du 18 oder 19 bist, weniger als 2% gehen weiter über die Schulzeit hinaus. Wenn du mit jedem, in den du verliebt bist, irgendeine sexuelle Erfahrung machst, in welcher Form auch immer, dann wirst du wenigstens 5 oder 6 Partner haben. Das ist der Durchschnitt. Ja? Jeder von uns ist durchschnittlich in 5 oder 6 Leute verliebt. Ja? Und einige von uns sind jede Woche in einen neuen Typen verknallt. Ja, das geht, ja, aber wenn du mit jedem irgendwelche körperlichen Dinge austauschen würdest, das wäre eine Katastrophe für dein Leben. Und dann noch das Biologische, was auch viele Leute nicht sagen. Wenn du mit 3 oder mehr Partnern Sex hast, steigt das Risiko für Geschlechtskrankheiten um das 15-fache. Das wirst du auch nicht vergessen, dein Leben lang nicht. Oder HIV/AIDS. Ja, wir glauben ja immer, das ist eine Krankheit, die ist weit weg, irgendwo in Afrika oder zumindest da, wo schwule Menschen sind. Also das war ja mal so, dass homosexuelle Menschen oftmals diese Krankheit zuerst bekommen haben, diesen HIV-Virus. Wusstet ihr, dass die Ansteckungsrate von HIV/AIDS in den USA, die höchste Ansteckungsrate, die Personengruppe mit der höchsten Ansteckungsrate, sind Teenager-Mädchen unter 18 Jahren? Das sind Leute, die wissen einfach nicht, dass sie gerade mit ihrem Leben spielen, wenn sie mit irgendjemandem ins Bett gehen. Wird gerne verschwiegen. Dann der nächste Punkt, der gerne verschwiegen wird. Deine Entscheidungen haben lebenslange Konsequenzen. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat irgendwelche Konsequenzen. Deswegen fällt es einigen von uns ja auch so endlos schwer, Dinge zu entscheiden. Ja, das können Kleinigkeiten sein. Aber je älter man wird, desto größer wird auch der Einfluss und desto größer werden die Konsequenzen, mit denen wir leben müssen. Zum Beispiel, früher konntest du dich entscheiden, ob du Leberwurst oder Käse auf deinem Schulbrot haben wolltest. Ja, da hat die Mama gefragt, was möchtest du gerne haben, und du hast dann Leberwurst oder Käse. Geringe Konsequenz. Ja, wenn du gesagt hast, Leberwurst, und die hast auf dem Schulweg eingefallen, ach, ich wollte doch lieber Käse, hast du halt die Leberwurst trotzdem gegessen. Ja? Dann irgendwann später, ja, du bist älter geworden, die Entscheidung ist irgendwie ähnlich. Ja? Du bist hin und her gerissen, aber es sind viel größere Konsequenzen, weil jetzt musst du dich entscheiden, welche LKs wähle ich in der Schule. Oder was tue ich nach dem Abitur? Ja, eine gleiche Entscheidung, aber die Konsequenzen sind viel, viel tiefer gehend. Und wir müssen uns entscheiden, wen küssen wir, mit wem steigen wir ins Bett, ohne dass wir ahnen, welche Konsequenzen das mit sich bringt. Weil die Konsequenzen, die sieht man nicht. Ja, in Filmen oder sonst irgendwo, in der Bravo, das wird einfach außen vor gelassen. Das ist saumäßig gemeint von den Leuten. Ja? Das ist Arschlochtum. Ja, die sagen einfach nicht, was die Konsequenzen sind. Die werden nicht beschrieben, die werden weggelassen. Irgendwo im Film, die Leute treffen sich, die haben Sex miteinander, die gehen wieder und man denkt, oh, ist ja gar nichts passiert. Und das ist einfach eine Schweinerei, dass das so ist. Drittens. Eine Sache, die ganz, ganz wenigen Leuten klar ist. Den besten Sex haben Ehepaare, die vor der Ehe gewartet haben. Es gibt viele Umfragen zu dem Thema, es gibt viele Studien, die zeigen, dass verheiratete Paare viel, viel zufriedener sind mit dem Sex als andere. Diejenigen, die treu sind, die sagen viel seltener, dass Sex ihnen Angst macht, die sind seltener besorgt darüber oder sie fühlen sich schuldig. Und die Menschen, die sagen auch viel seltener, dass sie den Spaß am Sex verlieren. Also Leute, die gewartet haben, die haben besseren Sex und sie haben länger besseren Sex. Und das Bild, was in der Öffentlichkeit, was die Leute in den Medien so beschreiben, was uns immer verkauft wird, das hat null, null, null, null mit der Realität zu tun. Im wahren Leben, dann, wenn es hart auf hart kommt, das, was die Realität ist, dann sind die Leute, die eine glückliche Ehe führen oder die eine Ehe führen, dann sind die Leute, das sind die Leute, die am meisten oder am besten sexuell erfüllt sind. Sagen manche Leute auch einfach nicht dabei. Aber ich finde, das sollte man auch mal gesagt haben. Was kann ich jetzt tun? Oder was kannst du jetzt tun? Der nächste Punkt. Ganz schnell drei Dinge und dann erzähle ich euch ein bisschen was von mir. Erstens, finde heraus, welchen Plan Gott für deinen besten Sex hat. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja. Finde heraus, hol dir die guten Informationen, guck in die Bibel, frag nach, stell harte Fragen. Ja. Wenn ich irgendwas sage und du bist nicht damit einverstanden, sag nicht, ich habe nicht recht, frag mich. Ja, wir können gerne darüber diskutieren und wir können uns auch gerne treffen und darüber reden. Komm für die nächsten 6 Wochen oder 8 Wochen hier vorbei, hör zu, was Gott dir zu sagen hat und dann entscheide selber. Zweitens, lerne gute Entscheidungen zu treffen. Lerne gute Entscheidungen zu treffen. Viele Leute wissen total viel über Sex, aber es ist wichtig, dass man lernt, die richtigen Entscheidungen in seinem eigenen Leben zu treffen. Und wir werden euch im Laufe dieser 6 Wochen ein paar Entscheidungshilfen an die Hand geben, wo ihr persönlich einfach gucken könnt, dass ihr die besten Entscheidungen trefft. Und das Dritte ist, erlebe Vergebung. Es gibt einige Leute hier, die haben Schuld. Ja, die fühlen sich einfach so, als wenn diese ganze Sache mit der Sexualität einfach wie irgendwas auf meinen Schultern liegt. Und wenn du zu weit gegangen bist, Gott ist ein Gott der Vergebung. Du kannst erleben, dass Gott das wegnimmt. Ja, das heißt nicht, dass du die Konsequenzen nicht ausbaden musst, ja, also nicht tragen musst. Aber es nimmt dir die Schuldgefühle und es nimmt dir Freiheit. In 1. Johannes 1, Vers 9, da steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir haben ja so einen Umfragezettel ausgefüllt und ich habe letzte Woche gesagt, dass ich euch bitte, dass dieser Umfragezettel ehrlich ausgefüllt wird. Und ich habe gedacht, wenn ich das von euch erwarte, dann muss ich auch selber ehrlich sein. Und viele von den Dingen, die ich gerade erzählt habe, das ist keine Theorie, sondern sondern das habe ich aus eigenen Fehlern gelernt. Und ich lese jetzt einfach mal meine Geschichte vor. Und dazu setze ich mich hin und ihr könnt einfach zuhören. Und ich habe das aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. So.